Radiowissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2. Manche Tiere gehen seltsame Wohngemeinschaften ein, betreiben Körperpflege auf ungewöhnliche Art oder spielen sich die besten Happen gegenseitig zu. Sie haben im Lauf ihrer Entwicklung gelernt, dass ein Miteinander mit anderen Tieren, manchmal sogar mit ursprünglichen Feinden, mehr Vorteile bringen kann als ein Gegeneinander. Seit Millionen von Jahren durchzieht ein Geflecht von Symbiosen die gesamte Natur. Die unterschiedlichsten Organismen sind eingebunden in diese Netzwerke des Lebens. Der Begriff Symbiose stammt aus dem Altgriechischen und bedeutet Zusammenleben. Wie das Zusammenleben genau definiert wird, hängt heute vom jeweiligen Sprachraum ab. Georg Hasbrunner, Direktor an der Zoologischen Staatssammlung München, und Professor für systematische Zoologie an der Ludwig-Maximilians-Universität München. Man muss zunächst einmal unterscheiden, wir im Deutschen haben unter dem Begriff Symbiose etwas zu verstehen, also eine Lebensgemeinschaft zwischen Organismen zum beiderseitigen Vorteil. Im Englischen ist es leider nicht ganz so. Dort bezeichnet man mit Symbiosis jede Art von Zusammenleben zwischen Lebewesen. Also auch ein Parasit wäre im Englischen eine Symbiose. Ganz generell liegen Nutzen und Ausnutzung bei Symbiosen oft sehr nahe beieinander. Der Evolutionsbiologe und Zoologe Josef H. Reichholf: Man kann sich das so vorstellen, wenn zwei unterschiedliche Partner zusammenwirken, ist es ja menschlich nachvollziehbar schwierig, dass beide gleichermaßen profitieren. Wenn nun ein Partner besonders stark profitiert und der andere wenig oder nichts, dann ist das eigentlich nicht mehr die Symbiose, die gemeint ist. Dann ist es ein Kommensalismus, ein Mitessertum. Und wenn das Ganze dann dazu führt, dass derjenige, der ausgenutzt wird, tatsächlich Schaden nimmt, dann ist es Parasitismus. Wir müssen also das Ganze eigentlich betrachten als Teil eines Spektrums, das von der positiven bis zur negativen Seite reicht. Ein dauerhaftes symbiotisches Miteinander gelingt aber nur dann, wenn alle Beteiligten einen Nutzen aus der Partnerschaft ziehen können. Georg Hasbrunner: Der Partner kann etwas oder kann etwas sehr viel besser, was ich selber nicht kann. Da hilft er mir und ich gebe ihm dafür etwas, was ich leicht entbehren kann, was aber dem Partner, mit dem ich hier zusammenlebe, auch hilft. Das ist sozusagen das Grundprinzip und wir haben in der Evolution wirklich hunderte und tausende Beispiele, wie solche Zusammenleben zwischen Organismen überhaupt funktionieren können. Die Evolution ist der Mechanismus, der neue Arten entstehen lässt. Und in jüngerer Zeit wurde, auch durch die Erfolge der Genforschung, immer deutlicher, welche große Rolle das Miteinander bei dieser Entwicklung spielt. Wir haben es generell so, dass wenn biologische Elemente zusammengehen, auf welcher Ebene auch immer, dann entsteht plötzlich etwas ganz was Neues. Und zwar fast schlagartig. Und das widerspricht sozusagen dem klassischen Überlebenskampf. Also, was gemeinsam zu tun, eröffnet plötzlich neue Möglichkeiten. Was zu tun, was vorher gar nicht geht oder jetzt sehr viel besser geht. Das ist der Trick. Trotz der Vorteile des Miteinanders sind Symbiosen unterschiedlich stark ausgeprägt. Da unterscheiden wir zwischen einer fakultativen Symbiose, kann sein, und einer obligatorischen Symbiose, muss sein. Das heißt, wenn die Partner nicht zueinander finden, können beide nicht überleben. Knapp 3/4 der Erdoberfläche werden von den Weltmeeren bedeckt. Sie sind der älteste Lebensraum und deshalb haben sich hier im Lauf der Evolution auch unzählige Symbiosen zwischen Tieren gebildet. Eine besonders enge Beziehung sind zum Beispiel die Anemonenfische und die Seeanemonen eingegangen. An Korallenriffen findet man die bunten Anemonenfische, die wegen ihrer auffälligen Körperfärbung auch als Clownfische bezeichnet werden, oft in der unmittelbaren Umgebung von Seeanemonen. Eine erstaunliche Nähe, denn die Fangarme der Seeanemone sind voll besetzt mit giftigen Nesselkapseln. Kommt ein Fisch damit in Berührung, dann feuern diese und können beim Opfer schwere Verbrennungen bis hin zu Muskellähmungen verursachen. Aus diesem Grund meiden die allermeisten Kleinfische die gefährlichen Fangarme der Anemone. Für den Anemonenfisch bedeuten sie dagegen den perfekten Schutz vor Feinden. Nähert sich ein Raubfisch, verschwindet er in den Fangarmen und taucht nach einiger Zeit völlig unversehrt wieder aus ihnen hervor. Doch wie ist das möglich? In der Außenschicht des Körpers der Seeanemone sind chemische Stoffe eingelagert, die verhindern, dass sie auf sich selbst feuert. Im Lauf der Zeit ist es dem Anemonenfisch durch vorsichtige Annäherung an die Anemone gelungen, eine chemische Schutzschicht aufzubauen, die die Seeanemone nicht von ihrem eigenen chemischen Schutzmantel unterscheiden kann. Deshalb feuert sie nicht auf den Clownfisch. Und was hat die Seeanemone von dieser Beziehung? In Experimenten fand man heraus, dass es auch der Anemone ohne die Anemonenfische schlecht ergeht. Fängt man die Fische weg, wird die Anemone von Feilen oder Falterfischen, die gegen ihr Gift immun sind, angegriffen und gefressen. Halten sich aber die bunten Clownfische in der Nähe der Anemone auf, bleiben die Fressfeinde auf Abstand. Die Färbung der bunten Fischchen und ihr lautes Klappern mit den Kiemendeckeln signalisieren deutlich, dass hier mit Abwehr zu rechnen ist. Zudem haben Clownfische gute Augen und erkennen potenzielle Gefahren sehr viel früher als die Anemonen. Der eine Organismus profitiert also vom anderen. Keiner hat einen Nachteil. Perfekter kann eine Symbiose kaum beschaffen sein. In der Unterwasserwelt findet man zahlreiche weitere Kooperationen. Doch nicht immer sind die Lebewesen dabei so eng miteinander verbunden wie Clownfisch und Anemone. Georg Hasbrunner. Denke jetzt an die Putzerfische zum Beispiel, das ist so eine auch klassische Symbiose aus dem Riff. Wenn Putzerfische da sind, dann kommen andere Fische und lassen sich von denen putzen. Die Fische werden vom Parasiten befreit und der Putzerfisch hat Nahrung. Das ist etwas, was beiden nützt. Jetzt kann ich beispielsweise aus einem Riffstück alle Putzerfische wegfangen, dann überleben zwar die anderen Fische, aber schlechter. Ist nicht so, dass die dann alle sterben, aber sie haben wesentlich häufiger Pilzbefall und andere Krankheiten, weil eben die Putzerstation nicht in Betrieb ist. Manchmal kommt es an der Putzerstation zu einem Phänomen, das in der Biologie als Mimikry bezeichnet wird. Das Wort leitet sich vom Englischen Mimikry ab und bedeutet Nachahmung. Ein Fisch, der dem Putzerfisch im Aussehen und Verhalten täuschend ähnelt, nähert sich einem Raubfisch. Der sperrt sein Maul auf und verfällt in die Starre, die dem Putzerfisch die Sicherheit bietet, nicht gefressen zu werden. Doch dann fasst der falsche Putzerfisch zu, beißt ein Stück Fleisch aus dem Mund des Raubfischs und verschwindet. Diese Täuschung führt dazu, dass manche Raubfische den Putzerfischen nicht mehr trauen und auch die echten unter ihnen einfach fressen. Betrug kann auch in der Tierwelt zum Ende einer Beziehung führen. Doch nicht nur im Wasser findet man erstaunliche Symbiosen. Auch am Wasserrand kann man eine erst vor kurzem aufgedeckte Symbiose beobachten. Sie verbindet so unterschiedliche Tiere wie Störche und Krokodile miteinander. Im tropischen und subtropischen Amerika bauen Störche und Reiher ihre Nester oft auf Bäumen, die nahe am Wasser stehen. Da die Vögel aber selten in der unmittelbaren Umgebung ihrer Brutkolonie auf Nahrungssuche gehen, kann die Nähe zum Wasser nicht der entscheidende Grund für den Nistplatz sein. Es sind vielmehr die Krokodile, die bei der Platzwahl eine Rolle spielen. Je mehr es davon gibt, desto besser ist es für die Störche und ihre Jungen. Denn die Krokodile halten ein anderes Tier auf Abstand, den Waschbären. Ohne die Bewacher könnte er problemlos auf die Bäume klettern und die Nester der Vögel plündern. Doch auch die Krokodile haben einen Nutzen aus dieser Symbiose. Sie müssen nur Geduld haben. Denn genau über ihnen füttern die Störche ihren Nachwuchs mit Fischen. Und oft fällt einer davon direkt in ihren Rachen. Auch auf dem Land brachte die Evolution eine Fülle von Symbiosen hervor. Auf dem afrikanischen Kontinent entwickelte sich zum Beispiel eine Partnerschaft zwischen Echsen und Skorpionen. Die Dornschwanzagame, die mit ihrem stacheligen Schwanz an eine Urzeitechse erinnert, und der Kaiserskorpion teilen sich in der nordafrikanischen Wüste dieselbe Höhle und bilden dort eine Wohngemeinschaft. Die Echse, die ein imposantes Körpergewicht von bis zu 1,5 Kilogramm erreicht, ist Pflanzenfresserin und am Tag aktiv. Nachts zieht sie sich träge in ihre Höhle zurück. Ihr Partner, der Kaiserskorpion, gehört zu den größten Skorpionen. Er wird bis zu 20 Zentimeter lang, ist aber trotz seiner Größe ein sehr friedliches Tier. Wie alle Skorpione ist er nachtaktiv. Der unterschiedliche Tag-Nacht-Rhythmus führt dazu, dass sich die beiden immer nur kurz begegnen. Trotzdem sind diese Treffen sehr nützlich. Denn nachts hat sich am Skorpion Tau niedergeschlagen. Am Morgen leckt die Echse diese Feuchtigkeit ab und stillt so einen Teil ihres Wasserbedarfs, der unter den extrem trockenen Wüstenbedingungen hoch ist. Und auch der Skorpion profitiert von der Trocknung. Die kalte Wüstennacht hat ihn ausgekühlt und unbeweglich gemacht. Da tut ihm ein wenig Aufwärmung gut. Darüber hinaus wehrt sich das Duo gemeinsam gegen Angreifer. Sollte ein Wüstenfuchs die Höhlenbewohner entdecken, dann verteidigt der Skorpion mit seinem giftigen Stachel das Revier. Und die massige Echse verschließt bei drohender Gefahr mit ihrem stacheligen Schwanz den Zugang zur Höhle und schützt sie so vor Eindringlingen. Wenn der Wind über die afrikanische Savanne streicht, verbreiten sich Klänge, die an ein Harfenspiel erinnern. Sie entstehen, weil der Wind in die Hohlräume der Akazienbüsche weht. Diese einmalige Akustik ist eine Begleiterscheinung der Symbiose zwischen Ameisen und Akazien. Bis zu 13.000 Ameisen können in einer Pflanze leben. Georg Hasbrunner. Es gibt sehr viele Ameisen, die von Pflanzen angelockt werden, dass sie dort ihre Nester bauen. Also es gibt wirklich Ameisenpflanzen, die spezielle Strukturen ausbilden, zum Teil Nektarstrukturen, also Zucker. Drüsen, um die Ameisen anzulocken. Da gibt es dann auch eigene Hohlräume, wo die ihre Nester bauen können. Und die Ameisen verteidigen dann die Pflanzen gegen Fraß. Das ist eine echte Symbiose, wo die Ameisen von dieser Pflanze abhängen. Nur dort können sie ihre Nester bauen. Umgekehrt, die Pflanze zumindest sehr, sehr viel besser dran ist, wenn sie von Ameisen besiedelt ist, weil sie eben von allen anderen großen Pflanzenfressern in der afrikanischen Savanne nicht angeknabbert wird. Ganz so eng, wie manche Symbiosen auf den ersten Blick erscheinen, sind sie bei genauerer Betrachtung aber oft nicht. Das ist auch bei dem folgenden sehr bekannten Beispiel der Fall. Wo in der Sahara Viehherden umherziehen, sind auch kleine Vögel, die zur Familie der Madenhacker gehören, nicht weit. Sie klettern auf den Großtieren herum und picken ihnen die Parasiten von der Haut. Lange Zeit dachten Biologen, dass beide Partner stark von der Beziehung profitieren. Tun sie aber nicht, sagt Georg Hasbrunner. Die Madenhacker selber, auch die ernähren sich nicht ausschließlich von den Parasiten, aber sie nehmen das sozusagen als Zusatznahrung. Es kommt natürlich dazu, dass sie, wenn die auf einem Nilpferd oder auf einem Nashorn sitzen, A, haben sie einen guten Überblick, B, sind sie von Räubern nicht gefährdet, weil kein Löwe ist so wahnsinnig und geht auf ein Nashorn los, um den Vogel zu fressen. Die Madenhacker haben also durchaus einen Nutzen aus der Verbindung. Für die Großtiere ist der Gewinn dagegen eher gering. Zum einen könnten sie sich einfach im Schlamm wälzen und so ihre Parasiten ersticken. Zum anderen verbringen die Madenhacker ohnehin nur etwa 15% ihrer Zeit damit, die Parasiten auf den Großtieren zu vertilgen. Ansonsten sind sie damit beschäftigt, die Wunden ihrer Wirtstiere offen zu halten und sich von kleinen Stücken aus den Wundrändern zu ernähren. Ein Unterfangen, das den Großtieren keinen Vorteil einbringt, sondern ihnen vielmehr Schaden zufügt. Umgekehrt war man in der Fachwelt bei manchen Beziehungen lange davon überzeugt, dass es sich um reinen Parasitismus handelt und entdeckte dann eine Symbiose. Bei Tintenfischen leben in den Nieren ganz kleine Würmer, die sind so nur einen Millimeter groß und die liefen über wirklich Jahrzehnte, ich habe es auch noch so gelernt in meinem Studium, als Parasiten. Da sind viele hundert Würmer in so einem Tintenfisch oder Oktopus. Jetzt haben wir gelernt, nein, Das stimmt so eigentlich nicht, weil der Stoffwechsel dieser kleinen Würmer führt dazu, dass sich der pH-Wert in der Niere ändert. Es wird ein bisschen saurer und das fällt an der Niere leichter, bestimmte Ionen hin und her zu tauschen. Der Tintenfisch hat ein bisschen was davon. Also er kann ohne diese Symbionten tadellos leben, aber wenn sie da sind, nicht nur, dass es ihn nicht stört, sondern er profitiert sogar energetisch gesehen von diesen kleinen Würmern, wenn er die in seiner Niere hat. Man muss aber gar nicht in die Ferne schweifen, um Tiersymbiosen zu entdecken. Viele Partnerschaften finden auch in unseren Breiten statt, manche davon sogar in unserer unmittelbaren Umgebung. Der Zoologe Josef H. Reichholf. Draußen auf den Feldern auf weiter Flur steht ein Rudel Rehe. Und aus dem Himmel herabgeflogen kommen Wildgänse. Und die landen nicht irgendwo, wo viel freier Platz ist, sondern sehr oft in der Nähe dieser Rehe. Vergesellschaften sich locker mit den Rehen. Und wenn jetzt nun zum Beispiel der Jäger mit Hund erscheint, dann je nachdem, wer diese vermeintliche oder tatsächliche Gefahr eher sieht, der warnt. Die Gänse fliegen auf, die Rehe springen ab, sie warnen sich gegenseitig, dass ein Feind naht und kommen auf diese Weise natürlich mit weniger unnötigem Alarm zurecht, weil beide unterschiedliche Qualitäten der Sinnesorgane nutzen. Die Rehe können auf Distanz riechen, auf die Gänse vielleicht in der Abenddämmerung nichts mehr sehen. Aber die Gänse können, wenn sie im Flug ankommen, mit der Wahl ihres Landungsplatzes auch schon ausdrücken, da ist weit und breit keine Störung. Doch diese unverbindliche Partnerschaft löst sich auch schnell wieder auf. Denn wirklich aufeinander angewiesen sind diese beiden nicht. Jeder von ihnen kommt auch sehr gut alleine zurecht. Eine sehr enge Symbiose entwickelte sich vor langer Zeit zwischen Raben und Wölfen. Heute kann man sie bei uns allerdings nur noch selten beobachten, weil der Mensch den Wolf nahezu ausgerottet hat. Wenn Raben ein verendetes Tier entdecken, schaffen sie es nicht, an dessen Fleisch zu gelangen. Ihre Schnäbel sind zu schwach, um die harte Haut zu durchdringen. Aber die schwarzen Vögel sind schlau. Laut rufend beginnen sie über dem Aas zu kreisen, fliegen auf und nieder. Mit ihrem Lärm alarmieren sie Wölfe, die in der Nähe auf Nahrungssuche sind. Die Raubtiere verstehen die Rabensignale, orientieren sich an ihnen und gelangen so schnell zur Beute. Obwohl die Wölfe den überwiegenden Teil des Fleisches selbst verzehren, gehen die Raben nicht leer aus. Sind die Wölfe satt, bleiben ihnen die übrig gebliebenen Reste. Vor Tausenden von Jahren ging der Wolf noch eine weitere enge Beziehung ein. Er verband sich mit dem Menschen. Doch wie entwickelte sich das Wildtier zum treuen Begleiter des Menschen? Wie wurden aus Wölfen Haushunde, von denen es heute weltweit über eine halbe Milliarde gibt? Am Anfang näherten sich die Wölfe wahrscheinlich den Menschen, um von ihrer Jagdbeute zu profitieren. Als Gegenleistung verteidigten die Mitesser ihre Menschengruppe gegen andere Wolfsrudel. Lange konnten Wölfe auf diese Weise in der Nähe der Menschen leben und immer vertrauter mit ihnen werden. Josef H. Reichholf. Vieles spricht dafür, dass es tatsächlich so gewesen ist und dass über Jahrtausende eine Art Selbstdomestikation der Wölfe eingesetzt hat, die dann schließlich zu Hundwölfen geführt hatte, die sich in ihrer Lebensweise so sehr auf die der Menschen eingestellt hatten, dass dann, als die Menschen tatsächlich vor einigen tausend Jahren in der Lage waren, auch Gehege zu bauen, die Paarung zwischen diesen Hauswölfen und den echt freilebenden Wölfen mehr oder minder unterbrochen werden konnte und dann erst konnte die Zucht der Hunde einsetzen. Diese Zucht führte zu Hunderten von Hunderassen, deren Vertreter bis heute in enger Partnerschaft mit dem Menschen leben und ihn in vielen Bereichen unterstützen. Golden Retriever werden als Blindenführhunde eingesetzt. Schäferhunde arbeiten als Spür, Weimaraner als Jagdhunde und Riesenschnauzer sind für den Polizeidienst zugelassen. Und oft ist das Sozialwesen Hund auch noch der beste Freund des Menschen und ersetzt ihm die Zuneigung eines fehlenden Partners. Für den Hund fällt die Bilanz aus der Symbiose dagegen nicht so uneingeschränkt positiv aus. Im Verlauf seiner Entwicklung vom Wildtier-Wolf zum Haustier-Hund verlor er nach und nach seine Selbstständigkeit und ist heute ohne den Menschen nicht mehr überlebensfähig. Doch die Symbiose mit dem Menschen brachte dem Hund auch einen großen Vorteil ein. Während der Wolf ums Überleben kämpft, genießt der Hund ein sicheres Dasein an der Seite des stärkeren Partners. Josef H. Reichholf. Wenn wir sozusagen aus der Distanz des Unbeteiligten das Mensch-Hund-Verhältnis betrachten, dann muss man ja zweifellos feststellen, viele Hunde haben es ganz gut geschafft, für sich sorgen zu lassen. Vor allen Dingen Frauen sind da wunderbar manipulierbar. Da genügt der Blick aus den Hundeaugen und die Frau, die macht das, was der Hund will. Aber auch männliche Hundebesitzer werden weich, wenn ihre Vierbeiner mit Fiepen oder Schwanzwedeln um Futter betteln. Und sehr wahrscheinlich war das am Beginn der Symbiose zwischen Steinzeitmensch und Wolf schon genauso. Unzählige Kooperationen sind im Verlauf der Evolution im Tierreich entstanden. Viele von ihnen wurden wahrscheinlich noch gar nicht entdeckt und verstanden. Symbiosen findet man zwischen Tieren und Pflanzen, Tieren und Tieren, Tieren und Menschen. Wirklich ideale Beziehungen sind selten. Und nur wenn alle Beteiligten vom Miteinander profitieren, können Symbiosen auch langfristig sehr erfolgreich sein. Sabine Kienhöfer über ungewöhnliche Lebensgemeinschaften im Tierreich. Das war ein weiterer Radio-Wissen-Podcast aus der Biologie. Regie führte Sabine Kienhöfer, in der Technik war Susanne Herzig. Es sprachen Ruth Geiersberger und Johannes Hitzelberger. Redaktion Bernhard Kastner.